Kundgabe 4968. Empfangen durch Bertha Dudde am 16. und 17.09.1950. Prüfet die Geister. Große Macht des Satans vor dem Ende. Zweifel. Ihr werdet in immer größere Zweifel und Wirrnisse geraten durch Antrieb meines Gegners, der euch mir entreißen will und auch verhindern, dass ich die reine Wahrheit Bahn breche, durch die sein Treiben grell beleuchtet wird. Er ist daher stets darauf bedacht, meine Anhänger und Vertreter auf Erden zu isolieren, sie zu hindern an der Verbindung mit anderen Menschen, die sie belehren wollen und in die Wahrheit einführen. Er geht mit großer List vor und ertarnet sich, so dass ihn auch die Meinen schwer erkennen. Überall streut er den Samen aus, der einen giftigen Keim in sich trägt, auf das lebensunfähig werde, was selbst lebenerweckend wirken soll. Er streut arge Zweifel in die Herzen derer, die für Gott arbeiten und für sein Reich. Doch wer zweifelt, der wende sich an mich selbst, und ich, als die ewige Wahrheit, werde ihm helfen jederzeit, denn ich will, dass die Wahrheit verbreitet werde und dass alles gebrandmarkt wird, was nicht der Wahrheit entspricht. Ich kann euch Menschen wohl die Wahrheit direkt vermitteln, doch solange ihr nicht empfangsfähig seid für Vermittlungen aus dem geistigen Reich, werdet ihr durch meine Boten belehrt, und diese solltet ihr selbst prüfen auf ihre Glaubwürdigkeit, auf ihre Frömmigkeit, das heißt, leben nach meinem Willen. Dann könnet ihr auch ein rechtes Urteil fällen, dann wird euch die reine Wahrheit wohltätig berühren, und ihr erkennet, was nicht von mir ist und auch niemals von mir sein kann. Mein Gegner wird auch die stärksten Glaubenshelden zeitweise bedrängen, und seine Waffe ist der Trug und die Lüge. Auch er stellt sich fromm und gottergeben, wenn er dadurch Verwirrung stiften kann. Er scheut nicht die Maske, hinter der er sich verbirgt, und er stellt sich als mein Vertreter auf Erden hin, doch leicht erkennbar für jeden, der mir angehören will und aufmerket. Er ist zu erkennen, und daher brauchet keiner der Meinen zu fürchten, in seine Fangnetze zu geraten, so wie er ernstlich das Rechte tun will. Er kann nur Verwirrung anstiften bei schwachen oder unentschlossenen Menschen, die noch nicht gänzlich seiner Macht entronnen sind. Und diese kann er nur deshalb täuschen, weil sie es mit einer Prüfung nicht ernst nehmen, weil sie sich nicht streng an mein Wort halten, das ihnen jederzeit zur Erkenntnis verhilft. Ein Mensch, der selbst in der Liebe lebt, also mein Wort auslebt, kann nicht getäuscht werden durch Scheinworte der Liebe. Denn mein Gegner wird niemals die Liebe predigen, die uneigennützig ist, sondern stets das vertreten, was den Menschen irdischen Erfolg einträgt, selbst wenn das Wort Liebe vorgeschoben wird. Denn die Ich-Liebe ist dann Triebkraft zum Handeln, die ich niemals den Menschen predige oder gepredigt habe. Es müssen die Geister geprüft werden, die sich den Menschen nahen, ob sichtbar oder unsichtbar. Und sie können auch erkannt werden, wenn ihnen der göttliche Erlöser, Jesus Christus, entgegengehalten wird. Wenn ich selbst in aller Wahrheit und im Geist angerufen werde um Unterstützung bei jeder ernsten Prüfung. Wird von jenen Geistern völlige Aufklärung verlangt über den Gottsohn Jesus und sein Erlösungswerk, so werden sie sich äußern müssen, ob als Geistwesen oder als Mensch verkörpert. Und jedes Geistwesen, das zu Christus und seinem Erlösungswerk steht, das ihn als Gottes Sohn anerkennt, ist gut und wird euch niemals schaden. So aber ein Wesen, sei es ein Mensch oder ein euch bestimmen wollendes Geistwesen, als Heilsbringer, als von mir Auserwählter oder Gesalbter sich hinstellen will, also sich nur des Namens Jesus Christus bedient um von euch angehört zu werden, dann ist es ein Abgesandter der Hölle, der nur die ihm Hörigen oder Schwachen täuschen kann, die von ihm und seinen Vorschlägen nur eine weltlich-irdische Verbesserung erhoffen, also geistig nicht anzuerkennen sind als meine Boten. Die Macht meines Gegners ist groß, besonders in der letzten Zeit vor dem Ende, aber niemals so groß, dass sie euch, meinen Gläubigen, schaden könnte, denn ihr seid, so ihr in der Liebe lebt, hellen Geistes und erkennet das Machwerk des Satans. Doch viele Menschen stecken noch in seinem Bann, und über diese hat er die Macht, die sie ihm selbst einräumen. Verwirrung wird er wohl noch viel anstiften unter den Menschen. Doch die meinen fallen ihm nicht zum Opfer, und wo nur ein Fünkchen Verlangen nach der Wahrheit ist, dort stehe ich mit meiner Gnade bereit, auf dass das Wirken meines Gegners erkannt und verabscheut werde. Darum fürchtet nicht seine Maske, die ihr selbst wahr seid. Ein inniger Gedanke an mich macht sein Wirken kraftlos, und ihr erkennet hell und klar, was Wahrheit und was Lüge ist. Amen.